Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland vom 6. bis 18. Februar 2015. Ticketnummer 130766, Beauftragung Bio-Verifizierung für den Märkischen Kreis. Beauftragt damit sind Julian Podanski, Andreas Friebe und Jonas Pöhler. Ticketnummer 130771, Beauftragung Sage-Zugänge. Dieser Antrag ist vom Stahlrabe und er möchte, dass der Vorstand ihn damit beauftragt, die Sage-Zugänge für NRW zu verwalten. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 130772, Beauftragung Schatzmeister-Team. Dieser Antrag ist auch vom Stahlrabe. Hallo lieber Vorstand, ich stelle hiermit den Antrag, Leb Ringmar für die Mitarbeit im Schatzmeister-Team zu beauftragen. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 130773, Sage-Zugänge fürs Schatzmeister-Team. Hallo lieber Vorstand, ich stelle hiermit den Antrag auf Vergabe von Sage-Office-Line-Accounts für folgende Personen. Thomas Weinbrenner, Leb Ringmar, Daniel Rasukat. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 121280, Finanzantrag Christina Worm. Dieser Antrag ist vom PAKI. Hiermit beantrage ich die Begleichung von 1437,50 € Honorar für die juristische Beratung und Vertretung des Landesverbandes NRW durch die Rechtsanwältin Christina Worm. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 130769, Finanzantrag Strom LPT 2014-2. Der Antrag ist vom Thomas Weinbrenner. Der Landesvorstand möge beschließen, die Rechnung bezüglich Stromleitungen und Stromverteilern für den LPT 2014-2 in Höhe von 95,20 € zu bezahlen. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticketnummer 131221, Postfach für Datenschutzbeauftragte. Ein Ticket vom Stahlrabe. Hallo liebe Kollegen, wie zuletzt hinreichend diskutiert, benötigt die Datenschutzbeauftragte ein generisches Postfach, um ihren Aufgaben nachkommen zu können. Dies darf nicht mit dem Request-Tracker verknüpft sein. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticketnummer 130147, Beauftragung für die Organisation von Landesparteitagen und Veranstaltungen. Der Landesvorstand beauftragt für die Organisation von Landesparteitagen und Veranstaltungen Bernd Scholand, Melano, Vaco und Carsten Nigra. Eine Teambewerbung vom 28. Januar liegt dem LAFO vor. Ticketnummer 131367, Aufruf zum Ostermarsch Gronau 2015 unterstützen. Der Antrag ist vom Danebot. Ahoi, ich beantrage, der Vorstand möge sich als Erstunterzeichner anschließen. Inhalte entsprechen unserer Programmatik. Bitte Umlaufbeschluss wegen kurzer Deadline, danke. Diesem Antrag wurde stattgegeben.